nicht gebildet. Rauf mit dem Verstand, dich hat mir der Himmel gesandt. Ich hielt die Erde an, kenn mich nur einmal an dich ran. Ich möchte so gern mit dir tanzen, dir nicht immer nur dabei zu sehen. Ich möchte so gern mit dir tanzen, dir nicht immer nur dabei zu sehen. Immer nur zu sehen. Mit dir tanzen.